Der Flusser von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Flusser. Ein Flusserjunge trieb zur Stadt, flussabwärts mit dem Floß. Das Floß zog durch den finstern Wald, mit Tannen schlank und groß. In einer stillen Seitenbucht sah er der Fräulein viel. Vor einem Inselgartenkiosk jagen im Fenderspiel. Vorübergleiten wollte da der kluge Fege sagt. Da hatte sich die kecke Schar zum Angriff aufgemacht. Sie stürmten schreiend an den Strand und enteten das Boot und führten ihn gefangen fort. Das litt er ohne Not. Man band mit einem roten Tuch ihm fest die Augen zu. Nun fange dir ein Schätzelein, du frecher Bube, du! Husch tappt er blindlings hin und her, rechte den schnellen Arm, fischte mit krummen Fingern flink unter dem Mädchenschwarm. Jetzt fasst er etwas zappliges Arm, Schopf und Locken bunt. Das hielt er mit den Armen fest und küßt es auf den Mund. Sie aber riss im Sonnenbrand die Binde vom Gesicht. Hättst du erraten, wenn du fingst, so küßtest du mich nicht. Der Flusser sah sie blinzelnd an und lächelte ein klein. Du bist, versetzte er, Wildebrand, des Kaisers Töchterlein. Ich bin's, bejahte Wildebrand, und weil, was du getan, du ohne Arglist hast verübt, biet ich dir Gnade an. Doch wenn dein schnöder Bauernmund von Eitelkeit gebläht, auch nur mit einem einzigen Wort und Zeigen je verrät, wirst du dich unterfangen, dann Büblein gnad dir Gott. Man heilt der Fürsten Kinder auf mit Henker und Schaffot. Er schwor zu schweigen immer da, er schwor es ohne Druck. Das Klug im stillen Herzengrund, es schien ihm Glück genug. Drauf setzt er weiter mit dem Floß die unterbrochene Fahrt, platt auf den Rücken hingestreckt, wie das so seine Art. Und als nun durch den kühlen Bühl die warme Sonne schien, da kam allmählich, unvermerkt, der Schlummer über ihn. Das Floß ging seinen stillen Gang, gleitend von Baum zu Baum. Den Flusserjungen schaukelte ein wöhnlicher Traum. Jetzt flüstert er und lallt im Schlaf. Ihr lieben Leute, wisst, ich hab des Kaisers Töchterlein, die Wildebrand, geküsst. Ein Widerhopf in weiden Busch vernahm das fevle Wort. Das bracht er mit gesträubtem Schopf entsetzt zur Elster fort. Die Elster trug's zum Papagei, der Papagei zum Star. Nach einer Stunde wusste schon die ganze Spatzenschar. Und als am Abend vor der Stadt er landete beim Zoll, da war der ganze Hafenplatz von lautem Aufruhr voll. Die Menge schrie ihm ins Gesicht und heimlich seinen Arm. Er fasste mit behendem Griff ein grimmiger Gendarm. Der führt ihn stracks zum Henker hin, der Henker aufs Schafott. Da nahte mit dem Kruzifix ein Mönch, gesandt von Gott. Bekenne, beugte mir ins Ohr, die Sünden alle dein. Ich hab geküsst die Wildebrand des Kaisers Töchterlein. Der Henker schor die Locken ihm und zog ihm auf den Rock. Dann legt er ihm das junge Haupt behutsam auf den Block. Sprich einen frommen Abschiedsspruch zum Volke klar und laut, damit an deiner Reue sich der Gläubige erbaut. Der Flösser hob den feuchten Blick zum fernen Tannenwald. Dann schickt er über Stadt und Land die Stimme mit Gewalt. O lieber Henker, ziele gut mit deinem scharfen Beil. Ich spüre keine Reue nicht und hab auch keine Feil. Mein Seel gehört dem lieben Gott, dem Kaiser ist mein Blut. Doch dass ich Wildebrand geküsst, das bin ich frohgemut. Ich jagt es durch die weite Welt und will's im Himmel schreien. Ich hab geküsst die Wildebrand des Kaisers Töchterlein. Ende von Der Flosser. Aufgenommen von Zach Kelchin, United States.